Nachts gehst du spazieren am Ufer der Spree. Es ist eine warme Nacht, so friedlich und so schön. Und du siehst, da schwimmen Wale in der Spree. Du denkst, oh, das hab ich noch nie gesehen. Du nimmst ein paar Johannisbeeren, die du gestern irgendwo gefunden hast. Du wirfst sie in das Wasser und kannst es gar nicht fassen, wie die Wale sie auf ihren Fontänen tanzen lassen. Wie gut die sowas machen. Wie gut die das machen. Dann schwimmen sie weg. Du siehst, wie sie verschwinden. Die zwinkern dir noch einmal zu. Du denkst, was für große, kranke Viecher, wie stolz sie sind. Und wie wunderschön. Du kannst das leise Blubbern hören der versinkenden Johannisbeeren. Was für ein seltsames Gefühl. Aber wie gut es ist. Wie gut das ist. Du bist die wundersamste Frau, die ich je gekannt und je geliebt hab. Ich weiß ganz genau, alles was du mit mir machst, zerstörst, zeigt, dass du zu niemandem außer dir allein gehörst. Und dann läufst du los den Fluss entlang zum Meer. Und ich lauf dir einfach hinterher. Bevor du ins Meer zurückgehst, lieg mich in den Wellen, bitte küss mich tausendmal. Ich weiß, du kannst dort nicht ertrinken, genauso wie ein Wal. Und ich folg dir und versinke in der See. Und versuch mich zu erinnern, wirklich wahr mit den Walen in der Spree.